Kapitel 1. Aufgabe 1.1. B. Frau Walter von der Firma Heidinger in Linz muss Frau Seidel von der Firma Gummimeier in München anrufen. Eine Kollegin erklärt, wie man das macht. Sie wählen zuerst die internationale Vorwahl, also von uns aus 00. Dann wählen Sie die Landesvorwahl, das heißt 49 für Deutschland. Danach kommt die Ortsvorwahl für München. Sie lassen da die 0 weg und wählen somit 89. Dann kommt die Rufnummer der Firma, also 1733. Auf diesem Brief steht auch Frau Seidels Durchwahlnummer. Wenn Sie direkt nach der Rufnummer 24 wählen, erreichen Sie Frau Seidel direkt.